machst mich nicht an. An dir ist nichts dran. Du bist penetrant und voll bis zum Rand. Doch du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist viel zu dick. Dein Zahnfleisch geht zurück. Du tanzt wie ein Sack. Mensch, hör auf mit dem Fuck. Du bist mein Typ. Ja, du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist abgewichst, du hast ausgetrickst, bild dir bloß nicht ein, sexy zu sein. Doch du bist mein Typ, ja du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ.